Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Studio begrüßt Sie heute Annemarie Kronenberg zu einer neuen Sendung der Reihe Mensch, Gesellschaft, Umwelt. Ich begrüße auch ganz herzlich, wenn auch leider nur am Telefon, unseren Gast, Herrn Dr. Uwe Marasek. Herr Marasek hat sein ganzes berufliches Leben der Erforschung unserer heimischen Insekten gewidmet und wird uns heute als Experte zur Seite stehen. Denn im Fokus der heutigen Sendung stehen nicht die Menschen selbst, sondern ihre kleinsten Begleiter in den Gärten und auf den Wiesen. Es geht um das Schicksal der Insekten. Guten Tag, Herr Marasek, und danke, dass Sie die Zeit für ein Telefongespräch gefunden haben. Guten Tag, Frau Kronenberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, schließen Sie jetzt kurz die Augen und stellen Sie sich eine Sommerwiese vor. Was sehen Sie? Vermutlich saftig grüne Gräser, bunt blühende Blumen, untermalt vom Dauersummen der verschiedensten Insekten, überall tummeln sich Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Käfer. Das ist wohl das typische Bild, das viele von uns im Kopf haben, wenn sie das Wort Sommerwiese hören. Doch dieses Bild bekommen wir in den letzten 20 bis 30 Jahren immer seltener zu sehen. Im Jahr 2017 hat eine Studie, die von einer Gruppe ehrenamtlicher Insektenbiologen aus Krefeld durchgeführt wurde, für Wirbel gesorgt. Laut dieser Studie ist die Biomasse von Fluginsekten in Deutschland innerhalb der letzten 27 Jahre, auf die sich die Hobbyinsektenforscher beziehen, um mehr als 75% geschrumpft. Herr Marasek, als Leiter des Informationszentrums für angewandte Entomologie kennen Sie die Welt der Insekten so gut wie kein anderer. Ist der Schwund tatsächlich so gravierend? Die Krefelder Studie mag vielleicht statistisch und methodologisch nicht ganz schlüssig sein. Das wurde ja auch oft kritisch angemerkt. Doch die Schlussfolgerung der Studie ist im Kern vollkommen richtig. In den letzten drei Jahrzehnten mussten wir einen drastischen Insektenschwund feststellen. Ob das die besagten 3/4 der Insektenmenge von vor 30 Jahren sind oder nicht, darüber lässt sich diskutieren. Fakt ist aber, dass immer weniger Insekten in den Gärten und auf den Wiesen leben. Dies bekräftigt auch eine neue Studie, die von der TU München vorgelegt wurde. Zwar stimmen die Zahlen nicht genau mit den Daten aus Krefeld überein, doch das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir heute vor einem substanziellen Problem stehen, vor dem wir auf keinen Fall die Augen verschließen dürfen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Alle verfügbaren Studien deuten auf einen akuten Rückgang der Zahl und der Artenvielfalt der hier lebenden Insekten hin. Nach Schätzungen der internationalen Wissenschaftler sollen jedes Jahr weltweit über 2% aller Insekten verschwinden. Das klingt tatsächlich sehr dramatisch. Aber warum sind Insekten eigentlich so wichtig?